Kundgabe 3226. Empfangen durch Bertha Dudde am 19. und 20.08.1944. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und ihr werdet das Erdenleben zurücklegen können, ohne Sorge um das, was der Körper benötigt. Denn alles dieses wird euch zufallen, wie es der Herr verheißen hat. Denn eines nur ist wichtig, dass ihr das Leben der Seele erhaltet. Dann wird Gott selbst die Sorge um euren Körper und seine Bedürfnisse übernehmen. Doch so wie ihr den Glauben an diese Verheißung verlieret, müsstet ihr euch selbst sorgen. Und dadurch geratet ihr in die Fangnetze des Widersachers, der euch nun diese Sorge als wichtigste hinzustellen bemüht ist und euch davon zurückhalten will, eurer Seele zu gedenken. Und nun laufet ihr Gefahr, materiell zu werden, euer Denken und Handeln ganz auf die Gewinnung der Materie einzustellen, in ständiger Sorge um den Körper das Reich Gottes zu vernachlässigen und zuletzt nur noch rein irdisch dahin zu leben, ohne Berücksichtigung eures Seelenheils. Ein Ziel nur hat Gott euch für euer Erdenleben gesetzt, dass eure Seele sich entwickle zur Höhe. Und um dieses Ziel zu erreichen, müsstet ihr euch lösen von der Materie. Ihr dürfet nichts begehren als das, was der Seele dienlich ist. Und ihr könnet euch vollgläubig von allen Sorgen freimachen, so ihr der Verheißung Christi gedenket. Denn sein Wort ist Wahrheit. Und suchet ihr zuerst das Reich Gottes, dann erfüllet ihr seinen Willen. Und dann sorget Gott auch für euch. Das Streben der Menschen aber gilt zumeist der Erhaltung und dem Wohlleben des Körpers. Und zwar im Übermaß, sodass das geistige Streben in den Hintergrund tritt und verständlicherweise kein geistiger Fortschritt erzielt werden kann. Und es ist dies Mangel an Vertrauen auf die Liebe Gottes, der alles erhält, was er geschaffen hat. Mit dem Glauben und dem Vertrauen auf die Hilfe Gottes kann der Mensch jeder irdischen Sorge ledig werden. Er kann leicht und unbeschwert durch das Erdenleben gehen, so wie er nun aber jede Sorge auf sein Seelenheil verwendet, so wie er voll bewusst dem geistigen Reich entgegenstrebt, so wie er in allem den Willen Gottes zu erfüllen sucht und also das Reich Gottes zu erreichen trachtet. Der Glaube daran aber ist unter den Menschen fast nicht mehr zu finden. Und darum schaffen sie sich selbst ein Leben voller Sorgen und Mühen. Sie laden sich eine Last auf, die Gott der Herr zu tragen ihnen verheißen hat, so sie ihre Lebensaufgabe erfüllen. Ihr geistiges Wohl dem Wohl des Körpers voranzusetzen. Gott erhält die ganze Schöpfung. Er sorgt ununterbrochen für das Bestehen dieser. Und alles entwickelt sich nach seinem Willen. Und ebenso gilt seine Sorge dem höchst entwickelten Geschöpf, dem Menschen. Und sein Erdenleben ist genauso sichergestellt wie das der gesamten Schöpfung. Doch hat es Gott abhängig gemacht vom Willen des Menschen. Er hat ihm eine Bedingung gestellt, deren Erfüllung ihm ein sorgenloses Dasein einträgt. Beachten aber die Menschen diese Bedingung nicht, dann haben sie ein schweres Erdenleben, weil sie der Fürsorge Gottes um den Körper verlustig gehen. Um der Seele willen ist dem Menschen das Erdenleben gegeben. Und also soll die Seele als erstes bedacht werden. Ihr soll zugeführt werden, was sie benötigt zur geistigen Reife. Und dieses ist nur aus dem geistigen Reich zu holen und zu empfangen. Immer müssen daher die Sinne des Menschen auf das geistige Reich gerichtet sein. Denn das irdische Reich bietet der Seele nicht die Nahrung, die ihr fehlt. Das irdische Reich erfüllt nur die Bedürfnisse des Körpers. Und diese soll der Mensch gläubig und vertrauensvoll sich von Gott schenken lassen, wie er es verheißen hat. Und desto mehr nach dem geistigen Reich trachten, das ihm nicht geschenkt wird, aber seinem Verlangen entsprechend gibt, was die Seele erbittet. Und darum werfet alle Sorgen auf den Herrn. Er wird sie von euch nehmen, je inniger ihr die Vereinigung mit ihm anstrebt, je mehr eure Seele sich löset vom Irdischen und nur dem anhanget, was ihr die Vereinigung mit Gott einträgt. Und in seiner Fürsorge werdet ihr wahrlich geborgen sein. Es wird euch nichts mangeln, denn er ist voller Liebe und Macht. Er kann euch bedenken, und er wird euch bedenken, so ihr nur nach ihm, nach seinem Reich trachtet. Amen.